Ja, darin hat's noch gute Ruhe. Ein Baum hat manch Gesetz umgebend, wer da gleich die rechte Regel fängt. Die richtige Naht, die rechten Draht, mit ungefügten Stollen, den Barisch zu versohlen. Dann erst kommt der Abgesang, dass der nicht kurz und nicht zu lang und auch keinen Reim enthält, der schon im Stollen gestellt. Wer alles das merkt, weiß und kennt, wird doch immer noch nicht Meister genannt. Ich noch selbst schon zum Singen gebracht. Wer glaubt wohl, was das für Mühe macht? Der Meister tönt und weisen, da viel Alarm und Zahn. Weiß, der rote, blau und grüne Ton. Die Hage blieb Strohhalm, Fengel weiß. Der zarte, der süße, der rose. Der vergessene Ton, die Rosmarin, Gelbheit, ein Weiß, die Regenbogen, die Nachtigall weiß, die englische Zinn, die Zinndröhren weiß, frisch Pomeranzen, grün Linden, blühweiß, die Frösch, die Kälber, die Stiebe blieb weiß, die abgeschiedene Fischers weiß, der Lärmchen, der Schnecken, der Bellokon, die Melissen Blümlein, die Meirat weiß, der Blümchen, der Pelikan weiß, die Kotlänchen, der Blatt weiß. Sieh es hin, ein zeitlos teurer Geweiß. Was sind nun die Namen? Lernt sie singen, recht, wie die Meister sie gestellt. Jed Wort und Ton muss klärlich klingen, wo steigt die Stimme, wo sie fangt nicht so hoch, zu tief nicht an, als es die Stimme erreichen kann. Mit dem Atem spart, dass er nicht klappt, und gar am Ende überstappt, vor dem Wort hilft der Stimme ja nicht zog. Nach dem Wort mit dem Mund auch nicht brummt. Nicht ändert an Blum und Koloratur je Zierer. Hess nach des Meisters Spur, verwechselt ihr, wütender ihr, verwehrt euch und kennt das Gewirr. Erfasst euch alles auf gelungen, da hättet ihr gar versungen. Trotz großem Fleiß und Emsigkeit, ich selbst noch bracht es nicht so weit, so oft ich's versuch, uns nicht gelingt. Bitte nicht, schnapp, weiß der Meister, wie er singt, wenn dann die Jungfrau nicht Hilfe weiß, sing ich die alte. ein Beispiel dran. Und lasst vom Meister wahr, denn Singen und Dichten ist ihr Sein. Habt ihr zum Singen euch aufgeschwungen und der Meister Töne richtig gesungen, fügt ihr selbst ein Unwort, dass sie genau anständig und passten zu eines Meisters Ton, dann kriegt ihr den dichten Meister hin. Damit soll man den Meister und ist doch der Meister genannt. Damit, Herr Witton, ist so bewandt. Der Dichter, der aus eigenem Fleiße zu Wort und Treiben die Ehre erfand. Aus Tönen auffügt eine neue Weise, der wird als Meister Singer erkannt. Wo bleibt mir einzig der Meister? Der Werk von Wahrheit. treue wohl versehen, was ich bestimmt, ist euch zum Nutz. Im Fettgesang wisst ihr bestehen, wer wählt euch als Meister Trutz? Doch wollt ihr von dem Punkt nicht weichen, der mich, ich sag's, bedenklich macht? Kann Evchens Wunsch den Wärme streichen, was nützt mir meine Meisterpracht? Eins hat ich bei vor allen Dingen, sollt euch an den gelegen sein, könnt ihr der Tochter Wunsch nicht zwingen, wie mögt ihr wohl um sie frei? Ja, ja, wohl, du eben biet ich, dass bei dem Kind ihr für mich sprecht, wie ich geworben, zart und zickig, und wie Weckmesse grad euch recht. Das tu ich gern. Lässt dich nach, wie werd ich dann im Ungemach gestattet, Meister? Wie mein Junker, ihr sucht nicht hinter Sehnschuld hin. Das stimmt, Frau, durch schlechtes Geflunker gilt Ihnen mehr als Altpoesie. Ja, eben bin ich am rechten Ort, gesteh's frei vom Lande fort, was mich nach Nürnberg trieb, war nur zu Kunst. Das ist gestern euch zu sagen, heut muss es blau zu Kinderfarben, ein Meistersinger möcht ich sein. Schließt Meister in die Zunft mich ein. Kunst vor dem Schatz, weit nach dem Ei. Doch ein ganz besonderer Fall, der Ritter hier, wie er wohl bekannt, hat der Meisterkunst sich zugewandt. Noch such ich's zu wenden, doch soll's nicht gelingen, versucht des Mädchens Herz zu ersingen. In stiller Nacht, von ihr nur gehört, erfahr ich, ob auch mein Lied sich wird. Wer ist der Mensch? Glaubt, wie mich's freut, die alte Zeit denkt mich erneut, was ihr begehrt, so viel an mir, seid euch gefährt, halt ich euch gern eines Guts verkauft, in die Zunft übernehme ich euch gleich gern auf. Und die Verwacht? Ach, dann, der Bitte, aus dieser Gebiete, steht heute mir noch offen, zu werden den Kreis, was Meister singen. Oh, ich sag, doch die Kunst nicht anstehen. Herr Ritter, dies ging nach der Regel, doch heute ist Freiburg, ich schlag euch vor, wir leihen die Meister ein wenig vor. Und grüß euch, Meister, sind wir beisammen? Der Sachs ist ja da. Wo ruft den Namen? Zu einer Freiung und sonst Beratung ging an den Meister ein Einladung. Bei Nenn und Nam, ob jeder kam, ruf ich nun auf als letzten Bodner, der ich mich nenn und bin Fritz Kotner. Seid ihr da, Held Bodner? Wir zur Halt! Uns Vogelgesang! Einzig an! Hermann Orten, immer am Ort, altes Erzorn, bleibt niemals fort. oder ein Schlag in euch, freu ich einen Schlag aus dem Moser. Niklas Vogel schweigt gebrannt und besser den Meister als verdammt. Hans Sachs, da steht er, doch dieses Feld ist der zweite Meister. Sachs ist nur schnell. Sixtus Beckmesser, immer bei Sachs, lass den Rhein nicht lernt von Blüm und Wachs. Ulrich Eislinger, Hans Vohl, Wiesner, Hans Schwarz, Hans Vohl. Wir sind so gut und voll im Saal. Zur Merkurwahl. Und jeder nach dem Fest. Präsident, Herr Meinstern und Amt, das geht gern. Nicht doch, Ihr Meister, lass das jetzt fort. Für wichtigen Antrag bitt ich ums Wort. Das habt ihr, Meister, sprecht. Nun hört und versteht mich recht. Das schöne Fest, Johannistag, ihr wisst, beginnt wir morgen. Auf Grünau, am Blumentag, bei Spiel und Tanz im Lustbelag, mein froher Brust geborgen, vergessen seine Sorgen, ein jeder freut sich, wie er mag. Es singt ernst im Kirchenchor, die Meister selbst vertraut, gestellt in Siegeres Preise. Und beide Preis mal weit und lang die Gabe wie die Weise. Nun schuf mich Gott zum reichen Mann und gibt eine jeder, wie er kann. So musste ich wohl sinnen, was ich denn zu gewinnen, dass ich nicht denn zu schand. So hör denn, was ich fand. Im deutschen Landen viel gereist, hat oft es mich verdrossen, dass man den Bürger wenig preist, ihn stark nennt und verschlossen. An Höfen wie an bitterer Stadt des bitteren Tadels ward ich satt, dass man auf Sacher und Geld sein Werk der Bürger stellt. Dass wir im weiten deutschen Reich die Kunst einzig noch pflegen, dran denen wenig gelegen. sei der Reden auf Mord. Denke mich, ein Kreuz gewogener, von mir erhält ein Wogner, in einem Tod ist ihm umsteht. Hilfe, mein einzig Volke wollt ihr behagen, und dächtig ob das wieder los geschah. Was Gold und Groß, bleiche Blüh und Wachs, bestärken so mein Schiss und Sachs. Ihr meint wohl nicht, doch stets drum faul, als mit das Wund, an ihm das Wund. Herr uns, nur einmal voll und schmach, läuft der Mund des Volkes nach. Tritt nach der Spalt, der hier so dreist, Gassenhauer dichtet er meist. Freund Sachs, was ich mein, ist schon neu, so viel auf einmal, rechte neu. Frag ich, ob den Meister befällt, Lob und Regen, so wie ich's gestellt. Ihr Gelehrt der Jungfer ausschlacht, er schuss damit doch still. Da schreib's es herein, ein Junggesell muss es sein. Vielleicht auch ein Witwer, frag nur den Sachs. Nicht noch ein Werker aus jüngerem Wachs. Als ich und ihr muss der Freier sein, soll ich ihm den Preis verleihen. Als wär ich, grober Gesell, geehrt werd. Der Kopf zur Stelle ist jemand gemäht, der Freiung begehrt. Wohl Meister zur Tagesordnung kehrt und dem von mir Bericht, wie ich auf Meisterpflicht einen jungen Peter empfehle. Der will, dass man ihn wähle und heut als Meistersinger frei. Ein Junker Stolzing kommt herbei. Lang in mir's noch, geht's da hinaus weit. Meister, ich mein, zu spät ist der Zeit. Der Fall ist rot. Zuvor muss wohl vernommen sein. Erlebt mich wohl, wünsch ich im Glück. Nicht bleib ich doch hinter der Mitte zurück. Gut, Meister, die Frage, so will uns der Junker sagen, ist er frei und ehrlich geboren? Die Frage geht verloren. Da ich euch selbst es würde steh, dass ihr aus treu und edler Reh von Stolz im Vater aus Frankenland nach Brief und Urkund ihn wohl bekannt als seine Stammes letzter Spross erließ ihr neu. Nein, Junker Unkraut, tut nicht gut, träumt ohne Wort, denn liege tot, wie längst von dem Meister beschlossen ist, ob Herr, ob Mauer, wie nichts beschießt. Nach der Kunst allein, er will ein Meister sehen. Sonntagszeit, war Gurgend auf mir eingeschleit. Wie einst der Lenz so lieb mich lacht, und wie er bald wohl neue wacht, ein altes Buch vom Arm vermacht, gab das mir oft zu lesen, erwalter von der Vogelweit, der ist mein Meister gewesen. Mein guter Meister, noch lang schon tot, der wohl der Regen gebot. Doch in welcher Schuld das Singen mocht euch zu lernen gelingen, wann dann die Flur vom Frost befreit und wiederkehrt die Sommerszeit. Was einst in langer Nacht, das alte Buch mir krumm gemacht, das schallte nun im Waldespracht, das hört ich erklingen, im Wald dort auf der Vogelweit, da lernt ich auch. Lernt ihr Meisterweise, das wird dann wohl auch danach sein. Sei abgestollen, was mir da ein. Ihr lobt den Meister Vogelgesang, wohl meinen Vogel erlernen Gesang. Was meint ihr Meister, frag ich noch fort. Mich dünkt, der Junker ist fehl an Bord. Was wird sich männlich teilen, wenn rechte Kunst ihm eigen, und wo der Siebe her, was wird der Siebe her? Seid bereit, wo euch geriet, mich neuer sieht, ein Meister blieb, ach, dicht und weit sein eigen, zur Stunde jetzt zu zahlen. Was Waldes bracht, was Buch und Heimisch wiesen, was Dichter sang, was Bruder rat, wie Heimisch wollte schließen, was Rosse schritt bei Waffenritt, was Reihen tanz, weiterem Schatz, mir singet Gott. Des Lebens höchste Preis und sang mir Eid und Tauschen zu eine Wort und eine Weis, wie einig sind wir es ließen, als Meister sang und den ich weiß, euch Meister zu. Ein nun, ihr habt's. Merkwürdiger Fall. Nun, Meister, wenn's mir fällt, wird das gemerkt. spricht der Herr einen heiligen Spruch. Verzeih mir, der Liebe von dir, spiel und sing ich mir vor. Das gilt uns weltmüdisch. Drum allein, Meister Beck, besser schießt euch ein saures Amt und heut zumal. Wohl gibt's mit der Kreide manche Qual. Der Ritter wisst, Sixtus Becken besser, wer kann ist, hier in dem Berg verrichtet er still sein strenges Werk. Begleitet dort an, wenn er über sieben Fehler verlor. Dann versprang der Rittersmann gar fein erhört, doch dass er euch den Mut nicht stört, seht ihr ihm zu, so gibt er euch Ruh und schließt sich gar hier ein. Lässt Gott euch befohlen sein. Was euch zum Liederricht und Schnur vernehmt nun aus der Tablatur. Ein kleines Meister Gesanges Borstel ordentlich eingemäße Dor aus unterschiedlichen Gesetzen, die keiner soll verletzen. Ein Gesetz besteht aus sieben Stullen, die gleiche Melodie haben sollen, der Stull aus etlicher Vers gebet. Der Vers hat seinen Reim am Ende. Darauf so folgt der Abgesang, der sei auch etlich Verse lang und hab sein besondere Melodie, als nicht im Stolle zu finden sei. Er lei gewisse Meere bahren, soll ein Meisterlied bewahren. Und wer ein neues Lied gericht, das über vieler Silben nicht eingreift, in anderer Meister weiß, des Lied erwerbt sich den Stuhl, ich brauch der Stuhl. Für dich, Geliebte, sei's getan. Der Sänger sitzt. Fanget an! in einer Dornenhecke von ein Graf verzehrt, musste sich da verstecken, der Wintergrimm bewehrt. Und ihr Blaupunkt rauscht, ihr lauert da und lauscht, wie er das Trost. Leicht getrieben, sind er voll auf Mann und Gassen. Er wird nach den Regeln nur eingelassen. Herr Merker, was doch solch ein Eimer, was doch so wenig tut. Euer Urteil winkte mich, wäre er reifer, wird hätte besser tun. Warum, so komm ich jetzt zum Schluss, was den Junkermann zu denken. Der Meister zupft die ganze Schul, ich will sag's, das sind wir null. Altes Wort, was ich begehr, das passt nicht nach den Gesetzen mehr. Doch darum steht geschrieben, der Mörder wäre so bestellt, was wer hat noch lieben, was Urteil drüben, was fällt. Auf was wir Füßen stehen. Hilf, Herr Trompi, was Sorge sich wachsen, lass mich nicht zurück in See. Doch sei mein Schuster ein großer Poet geblieben ist und mein Schuhwerk steht. Das sieht mich schlapp und überall klappt als seine Vers und Reim. Lies ihm gern daheim, ist hohl in Spiel und schwenke dazu, brechen wir wohl in neuen Schuh. Doch schickt sich der Meister sprecht, dass dich selbst den Eseltreiber ein Sprüchlein auf die Sohle, dem hochgelabten Herr Stadtschreiber ich nichts drauf schreiben soll. Das Sprüchlein, was soll würdig sein, mit all meiner armen Deuterei fand ich nicht zur Stunde, doch wird wohl jetzt mir kund, wenn ich des Friedens liebe, und sehe nur weiter, und ich werde nicht leide, zum Schluss, genug, genug, genug, und zum Schluss, der Werke zu verbrannt. Was soll denn man da noch hören, ist nicht euch zu betören? Aus finsterer Tornen Ecke, die Arme,